Woher wissen wir, dass es einen Gott gibt? Große Preisfrage. Der moderne Mensch sagt, das wissen wir nicht wirklich. Ist auch wurscht. Die Theosophen und dann anderen Freimaurer oder so sagen eben, ja, geben tut es schon, muss man so annehmen, was immer alle geglaubt haben irgendwie. Aber dann kümmert er sich um nichts, was er geschaffen hat. Die Erde, das Irdische, das Weltliche ist autonom. Wir sind zur sehr abträglichen Theologie des Leibes vom polnischen Papst und so weiter, Teil der neuen Theologie. Der Leib, der seine eigene Wertigkeit hat, seinen eigenen Wert, abgekoppelt von der eigentlichen Bestimmung des Menschen. Ja. Es gibt keine Grenzen für den Unsinn, für die Dummheit. Wir wissen, dass es einen Gott gibt, weil die Vernunft uns das beweist und der Glaube es uns bestätigt. Und das ist das große Problem von modernen Menschen, dass er halt immer mehr verlernt, seine Vernunft zu gebrauchen. Ja, wenn man Ratzinger anschaut oder die anderen, die wirklich die moderne Philosophie ernst nehmen, auf der sie ihr ganzes Wissen, ihre ganze Wissenschaft aufgebaut haben, im Letzten hapert es immer dran, dass sie eigentlich das Prinzip vom Nichtwiderspruch nicht mehr anerkennen. Eine Sache kann nicht sie selber und ihr Gegenteil gleichzeitig sein, unter demselben Gesichtspunkt. Ja? Geht nicht. Ja. Dann müsste man die ganze Philosophiegeschichte, Geschichte des Denkens durchgehen, aber es geht alles auf diesen Ansatz zurück. Im Letzten entweder denke ich wirklich menschlich, wirklich vernünftig, ich beobachte, ich respektiere das Widerspruchsprinzip oder Nicht-Widerspruchsprinzip an oder eben nicht. Ich meine, unsere östliche Philosophie hat sich darum nie gekümmert. Es ist lauter Wolkenkuckucksheim. Das ist in der modernen Philosophie in Europa auch so. Bei dem Letzten kann man nichts wissen. Der berühmte Agnostizismus des Immanuel Kant aus Königsberg, Kaliningrad heute. Russische Enklave da oben. Früher Ostpreußen. Ja, die Vernunft beweist uns das. Egal, wo ich mich hindrehe, hinwende, egal, sobald ich meine Vernunft gebrauche und in irgendeinem Bereich der Realität genau hinschaue oder darüber nachdenke, kann ich nicht anders als zu dem Schluss kommen, es muss einen Schöpfer geben, weil er die Welt eine gewisse Ordnung hat. Ich meine, das ist nicht alles ziemlich durcheinander, aber doch. Die Bäume wachsen immer noch in die Höhe, bei uns gehen sie inzwischen wieder ein, aber sie wachsen trotzdem nicht in den Boden hinein. Ja, man hat noch nie bei Ausgrabungen gefunden, dass vor 5000 Jahren oder wie die Wissenschaftler lieber sagen, vor 500 Millionen Jahren, die Bäume nach unten gewachsen sind. Man hat noch nie behauptet, dass die fossilisierten und versteinerten Bäume, die man irgendwo findet, dass die damals da hineingewachsen sind von oben oder überhaupt von den Wolken herunter. Na, es gibt diese Ordnung da, ja, und das ist das Prinzip der Schwerkraft, ohne dass die Welt ganz anders ausschauen würde. Eigenartigerweise ist es selbe sogar bei den Amerikanern, bei denen alles anders ist. Aber auch dort ist die Gravitation und so weiter in der ganzen Erde dieselbe, komischerweise. Ja, ist halt so. Nur der vernünftige Mensch schließt halt aus diesen Dingen auf die Existenz Gottes, weil es geht nicht anders. Im Letzten muss man sagen, der heilige Thomas mit seinen 5 Gottesbeweisen und so weiter und alle anderen Scholastiker auch, auch wenn sie nicht alle genau gleicherweise das ausführen. Und jedenfalls, ich kann nicht anders, als wenn ich die Vernunft richtig gebrauche, darauf schließen, dass es Gott gibt, wie das Alte Testament sagt. Und der heilige Paulus im Römerbrief insbesondere, in den ersten Kapiteln, das ja auch wieder ausführt. Und sagt er, die haben an alle möglichen Götzen geglaubt, weil sie so schlecht gelebt haben wie die Schweine. Und umgekehrt, weil sie nichts glauben oder weil sie falsch glauben, dann kommen sie zu allen möglichen Untaten, vor allem Unzucht und so weiter, Sünden des Fleisches. Aber nicht nur, das eine führt zum anderen. Weil sie eben die Vernunft nicht richtig gebraucht. Deswegen wird es ihnen dann verdunkelt. Ja, ist halt so. Wir müssen also schon schauen, dass man die Vernunft richtig gebraucht. Man muss nicht jede Logik studieren, aber muss trotzdem versuchen, richtig zu denken. Ja, da hapert es jeden Tag, ganz praktisch. 100.000 oder Millionen Beispiele anführen, wo wir nicht richtig denken oder beziehungsweise uns ständig irren, uns täuschen. Also hinterher kommen wir drauf, dass es nicht wirklich so ist oder gewesen ist. So. Wir müssen schon versuchen, unsere Vernunft richtig zu gebrauchen, auch wenn das im erbsündigen Zustand sehr erschwert ist, durch die Ignoranz, die Verwundung des Verstandes, der Vernunft. Und außerdem, zum Glück, das ist auch wieder Vatikanum I, schlussendlich, das darüber spricht, sehr eindeutig, sehr eingehend, der Glaube bestätigt es uns, dass Gott existiert. Durch die Offenbarung, schließlich durch die Offenbarung Christi, die uns die Dreifaltigkeit offenbart oder wieder offenbart, offenbart, ganz eindeutig, die drei göttlichen Personen und so weiter, dass wir eben dadurch nicht allein auf die Vernunft angewiesen sind, die, das erste Vatikanum sagt, nur langsam, nur wenige, es kommen auf die ganze Wahrheit drauf, ja, dass Gott existiert, dass man das schlüssig beweisen kann, philosophisch, und dann die Eigenschaften Gottes. Und auch bei den wenigen, sagen wir die griechischen und anderen Philosophen, vor allem die griechischen Philosophen, auch nur mit Beimischung von viel Irrtümern. Was der heilige Thomas von Aquin dann ja gereinigt hat, beim Aristoteles, dem größten unter ihnen, das ist alles feinsäuberlich auseinandergeglaubt. Ja. Auch bei denen, auch wenn einiges Wahre drin ist, aber es geschieht nicht ohne Beimischung von viel Irrtum, wenn man auf die Vernunft allein angewiesen ist. Und deswegen eben der Glaube, die Glaubenswahrheiten, die aus der Offenbarung kommen, die Lehre Christi, die Lehre der Kirche, die uns eben nicht eine andere Ansicht gibt von der Welt nur, sondern die uns eben ganz klar sagt, was wahr ist. Ja. Und dann auch wieder, sieht man ja, der Ratzinger und die ganzen anderen Modernen, das Problem, wie man Glaube und Vernunft zusammenbringt. Ja, weil das Glauben bei denen, ja, was völlig ist, reine Wolkenkuckucksheim, die Vernunft auf der anderen Seite und jede andere Wissenschaft, also das alles auf dieselbe Ebene auch stellen, Glaubenswissenschaft, die Theologie ist eine Wissenschaft wie alle anderen, was der heilige Thomas schon ganz am Anfang seiner theologischen Summe abhandelt und sagt, es ist nicht so. Und die haben das Problem und werden sie in alle Ewigkeit haben, wie sie den Vernunft und den Glauben zusammenbringen. Ja? Weil sich für sie ja das widerspricht, ja, nach ihrem falschen Denkansatz. Ja. Durch den Agnostizismus. Ich kann ja nichts wissen, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht ständig empirisch immer wieder nachprüfen kann. Ich muss alles bezweifeln, jeder muss alles bezweifeln, jede Generation muss sich alles neu erwerben sozusagen. Das heißt, auf gut Deutsch, ich kann niemandem was glauben. Alles muss ständig wieder durch Experiment, empirisch, das heißt nachvollziehbar sein. Naja, den lieben Gott halt hat niemand gesehen, sagt ja auch der heilige Paulus, dieser Binsenweisheit. Denn was man gesehen hat, schon gesagt, müsste man nicht mehr glauben. Fides est in non visis, der Glaube ist über das, was man nicht gesehen hat, was man nicht sieht. Aber der Glaube bestätigt uns, wenn man den katholischen Glaubensbegriff zugrunde legt, dass Gott existiert und eben alles andere, was mit der Realität zu tun hat, der übernatürlichen geistigen Realität. Das gehört also beides zusammen und widerspricht sich in keinster Weise.